Aufgabe Zungenbrecher. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Zungenbrecher sind gar nicht so einfach zu lesen, machen aber viel Spaß. Lies beide Zungenbrecher leise und such dir einen der beiden aus. Nun lies ihn laut und achte darauf, dass du ihn schnell und richtig liest. Dein Nachbarkind stoppt dabei die Zeit und notiert sie. Ihr wechselt danach. Dann wiederholt ihr die Aufgabe noch einmal.